Kundgabe 1842. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.3.1941. Bestätigung der Weissagungen. Weltgeschehen. Dies sei dir zur Bestätigung gegeben, dass sich alles erfüllen wird, wie es der Geist aus Gott dir gekündet hat. Es will die Welt nicht glauben, dass sie so kurz vor der entscheidenden Stunde steht. Denn sie glaubt die Zeit noch nicht gekommen, derer der Herr auf Erden Erwähnung getan hat. Und so wird sie nicht sehr vorbereitet, dem Naturgeschehen gegenüberstehen. Und darum gibt der Herr immer wieder Hinweise, auf dass die Menschen seiner nicht vergessen. Der Geist aus Gott aber irret nicht. Und wo er einmal wirket, dort ist einer jeden Äußerung Glauben zu schenken und diese auch furchtlos zu verbreiten. Denn es ist die Sprache Gottes, die der Verbreiter dessen nun im Munde führt. Er gibt nur wieder, was sein Wille ist. Und die er erwählet, stehen in der rechten Erkenntnis. Sie nehmen entgegen und geben so wieder, wie er es will. Das menschliche Denken wird so gelenkt, dass es die Dinge sieht, wie sie der Wahrheit entsprechen. Es wird die Urteilskraft geschärft sein, die Liebe zur Gerechtigkeit und zur Wahrheit schützet sie vor irrigem Denken, und so sie nun reden, ist jedes Wort der Wahrheit entsprechend. Und so bringe Folgendes zur Niederschrift. Jedes Weltgeschehen steht in Verbindung mit dem geistigen Zustand der Menschen. Es sind zwar nur irdische Streitfragen Ursache, und rein irdisch wird daher seine Entstehung und seine Auswirkung betrachtet. Dass das Weltgeschehen aber gewissermaßen erst die Folge des geistigen Tiefstandes der Menschheit ist und gleichzeitig ein Mittel sein soll zur Hebung dessen, will den irdisch gesinnten Menschen nicht klar werden. Und darum wollen sie auch nicht glauben, trotz aller Hinweise. Und also wird sie auch das Naturgeschehen unvorbereitet ereilen. Und es wird keine Möglichkeit geben, sich davor zu schützen oder zu entfliehen. Und darum ist es töricht, sich Gottes Hinweisen zu verschließen, wenn sie den Menschen geboten werden. Dass der Kampf unentschieden bleibt, der zurzeit die halbe Welt bewegt, ist der Wille des göttlichen Schöpfers. Denn nicht durch Waffengewalt sollen die Menschen sich das vermeintliche Recht verschaffen. Gott hat den Menschen das Gebot gegeben, einander zu lieben, und es wird dieses Gebot nicht mehr beachtet. Alles erdenklich Böse fügt sich die Menschheit zu, und darum muss sie auch empfindlich getroffen werden, und Gott selbst muss dieses Richteramt übernehmen, auf dass sie einen Herrn über sich erkennen, der um jedes Unrecht weiß. Und darum sollt ihr Menschen nicht die Stimme Gottes ungültig machen wollen. Ihr sollt nicht die Glaubwürdigkeit in Frage stellen und selbst den Zeitpunkt bestimmen wollen, da sich jene Weissagung erfüllt. Denn die Welt ist in großer Not und kann nur noch gerettet werden durch jene Naturkatastrophe, die unmittelbar der großen Entscheidungsschlacht folgen wird, die also wirklich die Entscheidung bringen wird über ein gewaltiges Völkerringen, das aber jeglicher edlen Motive entbehrt und lediglich ein Kampf ist um Macht und Größe. Und es wird diesem Kampf ein Ende gesetzt werden durch höhere Gewalt. Und es wird kommen, wie es verkündet ist. Amen.